Dialoge, Seite 75. Mit Hilfe der Verordnungsgewalt allein würde ich zum Beispiel gewaltige Finanzmonopole, Sammelbecken des öffentlichen Vermögens errichten, von denen das Schicksal aller Privatvermögen so innig abhängig sein würde, dass sie mitsamt dem Kredit des Staates am ersten Tage nach jedem politischen Zusammenbruch verschwinden. Du bist ein Volkswirt, Montesquieu, erwäge die Bedeutung dieses Gedankens. Da ich Haupt der Regierung bin, werden alle meine Erblässe und Verordnungen ununterbrochen nur einem Ziele zustreben, das Übergewicht des Staates maßlos zur Geltung zu bringen, aus ihm den Souverän zu machen, der Beschützer, Förderer und Wohltäter ist.